Ja, da bist du doch von den Socken. Jetzt sind die doch schon wieder am Kassibern hier. Also, ich sage ja, das kommt alles, wenn man hier der Häftlinge zu viel an der grüne Luft rauslässt, ne? Ist doch wahr. Gucken Sie mal hier, das Ding. Haben Sie schon mal gesehen? Das ist so ein Kassiber, ne? Das ist ja die Hauspostille von der Häftlinge. Ich meine, natürlich schwer verboten, ne? Das ist klar. Ja, hier. Da hat einer Zigarette genommen. Mundstück und Tabak in der Toilette gespült, für das er nicht auffällt bei der Aschbecherkontrolle. Ne, und dann schreiben sie da so ihre Neuigkeiten drauf. Ach, ich meine, manchmal ist das hochinteressant. Ne, nach einem Einbruch zum Beispiel, nicht? Mitteilung an eine Familie, wo sie diese ganze Schore da, das Diebesgut, jetzt vergraben haben, ne? Oder auch ein Befehl an einen Zeuge, nicht, was der da alles für ein Alibi schwören soll. Ne? Auch schon mal Liebesbrief an eine Freundin, dass sie sie zum Krüppel schlagen, wenn sie mit einem anderen inzwischen da einlässt. Ne? Diese Sachen, ja. Und dann, wenn sie am Gang sind, lassen sie das am Boden plumpsen. Der Nächste, der macht so, als hätte er mit der Schuhe irgendwie, ne, war zu Gange und dann hebt er das auf und denkt er noch, ich merke das nicht. Ja, denkst du, ich meine, ich bin ja Beamter, ne, aber vielleicht nicht so dösig, wie manch einer von den Herrschaften hier da annehmen könnte. Ja, ach, das ist ja überhaupt diese ganze Volksmeinung, ne, über uns Beamte, nicht, das... Jeder glaubt, nicht wahr, mit uns könnt das machen. Das kommt aber nur, weil wir unterbezahlt sind, nicht? Hier, zu wenig Mäuse, ne? Das ist der ganze Salat. Ja, jetzt haben sie von der Berufsvertretung, ne? Haben sie schon wieder ganz offiziell da zugegeben, jawohl, wir wären die Dummen, nicht? Und also, dass die Beamte... Der Beamte wäre nicht nur für den Verbrecher da, sondern für den ganzen Volk. Ne? Und müsste man schon mal mit Anstand tragen und nicht mit streiken. Ja, meine, das ist gut gesagt alles, nicht? Aber wir haben ja jetzt was anderes vor. Ich weiß, Sie sprechen noch nicht drüber, nicht? Weil die Sache läuft noch so ein bisschen geheim, ne? Und zwar... weil wir doch hier die Häftlinge immer das Essen in der Zelle servieren, nicht? Dass sie uns dann wenigstens 10% Bedienungsgeld, ne? Meine, das ist ja nicht viel, die Kellner, die verlangen heute schon 15. Dann kämen wir vielleicht dadurch mal endlich auf diesen grünen Zweig, ne? Ja, muss da was geschehen, nicht? Man kann ja diese ganze Unparteilichkeit, das kriegt man ja schon gar nicht mehr hin, ne? Hier, gucken Sie mal nur in 92, da ist ein alter Kunde von mir. Ach, der ist schon vor der Währung, ne, war erste Mal noch ganz kleiner Fisch, ne, mit Schwarzmarkt alles. Ja, denn nach ein paar Jahren, ne, kam er schon wegen Zuhälterei, ne, hat er so drei Blondinen da am Laufen und dauert nicht lange, war er wieder hier wegen Hehlerei und jetzt die Tage wegen betrügerischem Bankrott. Ja, nur aber jetzt... Nicht? Müssen Sie mal vorstellen, wie der Mann sich hochgearbeitet hat durch die Jahre, nicht? Und wie der heute im zivilen Leben dasteht, nicht? Meine, hat er mir selber erzählt, was der seine Freundin für Klamotten kaufen tut. Ich meine, der lebt ja so mit drei auf einmal, nicht? Der ist so ein bisschen Wüstling veranlagt, nicht? Und sagt er so, ach, Unterwäsch, sagt er, nur Felle, nicht nur diesen Nerz und Perianer, die Sachen. Ich meine, das kann ich ja meine eigene Frau nimmer zu Weihnachten. Na, deshalb sind die auch so frech hier vorne, einer heute Morgen, das war direkt ein Vorfall, sie. Wisst ihr, was der zu mir sagt? Sagt er, wenn wir von der Justiz ihn verurteilen täten, dann wird er uns alle Mann hochgehen lassen, ne? Wie unsere Kollegen da in Würzburg. Meine, so eine Frechheit, hier mit so eine Tatsachen auszugraben. Wissen Sie, was ich denen gesagt habe? Hm? Gar nichts. Aber ich habe mir das gemerkt. Und diese, nicht wahr, diese Frechheit, was der Herr sich da erlaubt, das wird als ein ganz schön... als ein Bumerang wird das, ne, wird das da, wird er schon sehen. Ich meine, ich habe ja noch lange genug hier. Ach, geh mir weg. Wir von der Justiz, wir haben auch nicht mehr braune Flecken am Stab als hier mancher, der am Einsitzen ist. Ist doch alles Gerede. Gucken Sie mal zum Beispiel, was die mit dem Landgerichtsrat Klusenbeuker, ich weiß, vielleicht kennen Sie den Herrn, nicht? Der musste auch letztes Jahr in Pension, tala, aus, alles nur wegen der Vergangenheit, weil einige Herrschaften ihm das nicht gegönnt haben. Dabei, ich meine, ich kann ein Urteil sagen, nicht? Weil ich habe ja selbst die ganze Zeit mitgemacht. Und kann ich bescheinigen, dass gerade der Klusenbeuker unter den Nazis, was der Mann mitgemacht, also direkt ein Verfolgter gewesen. Gucken Sie mal, nur ein Beispiel. Den hatten die eine Hose verpasst, ne? SA-Uniformhose. Ja, die war aber 4 Nummern zu eng. Nur der Klusenbeuker sowieso Last mit dem Magen, ne? Und jetzt die enge SA-Hose, können Sie sich ja vorstellen. Ach, ich sehne noch einmal meinen Gedenktag oben am Ehrenmal. Und der Dr. Klusenbeuker in ersten Glied gleich hinter der Fahne und war immer am Aufstoßen wegen seinen Magensäuern von dieser enge SA-Hose, nicht? Und dann die ganze Fahne hoch und das Deutschlandlied lang, immer mit die eine Hand machen, musste man ja damals alle, ne, so hoch, und mit die andere vom Koppel zum Mund immer am Zucken. Ich denk, der Mann wird sich doch nicht unglücklich machen bei das feierliche Lied. Ne, und dann hat er also, wie der Trommelwirbel kam, da muss ne wohl irgendwie, dass er da den Ausweg da, nicht wahr, hatte, dass das dann noch gut ging. Ja, nur können Sie sehen, ich meine, ich weiß, wie gerade der Klusenbeuker glücklich war, als das mit den Adolf zu Ende war, nicht? Und wie der sich gefreut hat, der Mann, dass er jetzt diese enge Hose nicht mehr anziehen brauchte. Und so ein stillen Dulder, ein Mann, der so was mitgemacht hat, den schicken sie in Pension. Wir von der Justiz können den seine Arbeit noch mitmachen. Nee, geh mir weg. Ich sag die Tage noch. Ich sag, die bringen das so weit, ehrlich, dass das ganze Leben im Gefängnis überhaupt keinen Spaß mehr macht.